Rückkehr zur Natur. Man darf schon wieder Stiefel vor die Türe stellen. Sie werden nicht geklaut. Man darf auch wieder ruhig nach der Butter schellen zu seiner Schale haut. Man kann sich auch zum Trinkeln schon bequemen, nur wenig Kellner schießen, wenn sie's nehmen. Das ist ein Glück. Wir kehren langsam zur Natur zurück. Wir kehren langsam zur Natur zurück. Man darf getrost schon wieder den Artikel schreiben vor manches Substantiv. Man braucht es auch nicht mehr so ganz geballt zu treiben und krümmer noch und schief. Man muss nicht mehr Rabindranath Tagoren, den haben wir beim Werfelspiel verloren. Das ist ein Glück. Wir kehren langsam zur Natur zurück. Wir kehren langsam zur Natur zurück. Man darf schon wieder brüllen und Feste kommandieren, wenn man Beamter ist. Der Untertan darf wieder stramm stehen und parieren, weil er ein Deutscher ist. Die neue Republik ist uns kein Jokus und die Verfassung hängt auf jedem Lokus. Wir haben noch die alten Bürokraten, die alten Richter und die Traditionssoldaten. Das ist ein Glück. Wir kehren langsam zur Natur zurück. Wir kehren langsam zur Natur zurück.